Wenn No wohin guckte, hatte er das Gefühl, woanders hinzugucken. Er blickte auf die Buchstaben, ohne sie zu sehen. Seine Mutter hielt seinen Zeigefinger. Sie führte seinen Zeigefinger unter den Buchstaben entlang. »Lies«, sagte sie. »No las nicht. Du sollst lesen.« Nu beugte sich etwas vor, als würde er jetzt die Buchstaben sehen. Seine Mutter wartete. Sie presste seine Finger mit ihren Fingernägeln. Sie hatte scharfe Fingernägel. »Lies!« Nu las nicht. Seine Mutter schob seinen Zeigefinger zum Ende der Zeile und wieder zum Anfang der Zeile. Er dachte daran, wie sie ihm die Ohren säuberte. Sie drückte ihm das Streichholz mit dem Wattebausch fest ins Ohr, damit er stillhielt. Er hielt auch da nicht still und sie drückte noch einmal fest dazu. Da saß er in der Badewanne und das Wasser spritzte zu Boden. »Lies!« »Nun las nicht.« Die Stubentür klappte und es waren Schritte im Flur zu hören. Nus Vater kam in die Küche. Er stellte sich vor den Spiegel und polkte mit einem Zahnstocher zwischen den Zähnen. Dabei zutschte er so. »Lies«, sagte Nus Mutter. »M«, buchstabierte Nu. Seine Mutter stöhnte. »Ich werd noch verrückt«, sagte sie. Nus Vater trat an den Tisch. Nus Mutter blickte auf und sagte, »er will nicht lesen lernen.« »Du willst nicht lesen lernen«, fragte Nus Vater, »das wäre doch gelacht. Lesen mussten wir alle lernen.« Nus Mutter stand auf. Sie stellte sich an den Küchenschrank und knäulte ein Taschentuch vor den Augen. Nus Vater setzte sich neben Nu. »Buchstabiere.« »M«, buchstabierte Nu. »Weiter?« »I«, buchstabierte Nu. »Weiter?« »L«, buchstabierte Nu. »Weiter?« »O«, buchstabierte Nu. »Na fein, und wie heißt das?« Nus Vater zeigte auf den ersten Buchstaben. »M«, buchstabierte Nu. Nus Vater boxte Nu in die Seite mit den Knöcheln der Faust unter die Rippen dorthin, wo es weich ist. Nu begann zu weinen. Seine Mutter ging aus der Küche. »Wie heißt das?« »M«, buchstabierte Nu. Nus Vater boxte erneut. Es war ein kurzes, heftiges Zuschlagen. »Wie heißt das?« »M«, buchstabierte Nu. Der nächste Schlag. »Wie heißt das?« »M«, buchstabierte Nu. Der nächste Schlag. »Wie heißt das?« »L«, buchstabierte Nu. »Na also.« »L«, wiederholte Nu. »Richtig, L. Weiter?« »I«, buchstabierte Nu. »Weiter?« »L«, buchstabierte Nu. »Weiter?« »O«, buchstabierte Nu. »Wie heißt das Wort also?« »Milo«, las Nu. »Wie heißt das?« fragte Nus Vater und bei jedem Wort boxte er. »Milo«, las Nu. Nus Vater zeigte auf den ersten Buchstaben. »Wie heißt das?« Diesmal boxte er nicht. »L«, buchstabierte Nu. »Und das Ganze?« »Lilo«, las Nu. »Na bitte, es geht doch«, sagte sein Vater. Und so ging es auch. Nu saß da wie ein Alter. Die Arme auf die Lehnen des Campingsessels gestützt, die Beine auf die Platte des Schreibschrankes gelegt. So ließ es sich bequem lesen. Die Platte des Schreibschrankes war am Oberteil des Schrankes befestigt und das Oberteil konnte nicht umkippen, seit es umgekippt war, als seine Schwester für ihn ein Buch geholt hatte. Seine Schwester war auf die Platte des Schreibschrankes geklettert, weil sie an das Buch nicht herankam. Da war das Oberteil des Schrankes umgekippt, weil die Schreibplatte am Oberteil des Schrankes befestigt war, das Oberteil des Schrankes aber nicht am Unterteil des Schrankes. Das hatte mächtig gekracht. Bis in den Garten hinunter war das zu hören gewesen, wo Nu auf der Wiese lag und sich sonnte. Seine Schwester lag unter den Büchern begraben. Das Oberteil des Schrankes hing über ihr, es war auf die Rückenlehne des Campingsessels gefallen. Sein Vater schrie ihn an, dass er hätte wissen müssen, dass das Oberteil des Schrankes umkippen konnte, zumal er zu faul gewesen war, sich sein Buch selbst zu holen. Danach hatte sein Vater das Oberteil des Schrankes am Unterteil des Schrankes befestigt. Nu konnte nun getrost die Beine auf die Schreibplatte legen. Nu las und hörte Musik. Er hörte immer das gleiche Lied, das er mehrere Male hintereinander aufgenommen hatte. Er hörte es, bis er das Buch zu Ende gelesen hatte. Dann brauchte er nur das Lied zu hören und es war ihm, als würde er das Buch lesen. Und er brauchte nur das Buch lesen und es war ihm, als würde er das Lied hören. Das Buch, das Nu las, handelte von einem König. Der König jagte als Kind Sperlinge in seinen Zimmern mit kleinen Falken. Die Falken hetzten die Sperlinge zu Tode, worüber der König sich freute. Er lebte eingeschlossen in einem Schlossflügel und seine Diener bewachten ihn. Seine Mutter hatte das befohlen. Sie wollte allein regieren und der König sollte dumm bleiben, deshalb durfte er nicht lesen und schreiben lernen. Noch als der König 15 Jahre alt war, schlug seine Mutter ihn und die Diener lachten darüber. Um König zu werden, musste er den besten Ratgeber seiner Mutter erdolchen lassen. 20 mutige Männer stürzten sich im Schlosshof auf den Ratgeber der Mutter und erstachen ihn. Endlich konnte der König regieren und seine Mutter verbannte er auf ein fernes Schloss. Er hatte jetzt so viel Macht, dass ein Fingerschnipsen von ihm genügte, um die Diener gehorchen zu lassen. Die Diener liefen über glänzendes Parkett und der König saß auf dem Königsthron. Neben dem König saßen 2 weiße Hunde. Der König ließ die Armen henken und die klugen Leute in ein Verlies sperren. Der beste Ratgeber des Königs war ein Kardinal, dessen Schwester glaubte, ihr Hintern sei aus Glas. Das wäre ein kostbarer Hintern gewesen zu dieser Zeit. Am Ende des Buches redeten der König und der Kardinal bloß noch vom Bett aus miteinander, weil sie zu krank waren, um aufstehen zu können. Nu kam es vor, als sei auch sein Hintern aus Glas. Hingefläzt saß er im Campingsessel und in seinem Hintern kribbelte es, weil sich das Blut staute. Es war ein leichtes, sich vorzustellen, dass sein Hintern aus Glas war. Nu las nicht lange. Er konnte höchstens eine halbe Stunde lesen, länger nicht. Las er länger, waren seine Gedanken ganz woanders. Und auch während er las, las er jede Seite 2-mal. Er merkte, dass er eine Seite gelesen hatte, aber was er gelesen hatte, wusste er nicht. Er las die Seite ein 2. Mal und dann erinnerte er sich, was er gelesen hatte. Nu blickte aus dem Fenster über die Fichten hinweg in den blauen Himmel. Er hörte Hunde bellen. Hunde, die an der Grenze entlang liefen. Die Grenze zog sich gleich hinter dem Dorf durch das Gebirge. An der Grenze lagen Minen, das wusste jeder. Einmal war Nu mit seinem Vater und seinem Bruder verhaftet worden, weil die Grenzsoldaten glaubten, sie seien auf eine Mine getreten oder in die Nähe einer Mine. Vielleicht hatten sie abhauen wollen. Vielleicht waren sie über den Zaun geklettert und dann umgekehrt, als eine Mine explodiert war. Sie waren mit ihren Fahrrädern zu nah an der Grenze entlang gefahren, als die Grenzsoldaten sie verhaftet hatten, auf einem Weg, auf dem sie nicht fahren durften. Vor kurzem hatte man noch auf diesem Weg fahren dürfen, aber dann nicht mehr. Sie mussten warten, bis die Grenzsoldaten den Abschnitt untersucht hatten, in dem die Mine explodiert war. Vielleicht war die Mine auch von allein explodiert. Das passierte manchmal, erklärten die Grenzsoldaten. Es war aber ein Reh auf die Mine gelaufen, stellte sich dann heraus. Und sie durften nach Hause fahren. Sein Vater sagte, dass die Grenzsoldaten oft nur einen Grund suchten, um einen verhaften zu können. Sie dachten sich einfach einen Grund aus. Nu zählte die Latten des Zaunes, der das Grundstück begrenzte und den er von seinem Fenster aus gut sehen konnte. Er hatte die Zaunlatten schon oft gezählt. Es waren 127 Zaunlatten. Bis zu dem Pfosten, den er, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen, sehen konnte. Er zählte allerdings nur die Zaunlatten, die von dem Eckpfosten an zu ihm hinführten, nicht jene, die von dem Eckpfosten an von ihm wegführten, weil diese letzteren Zaunlatten von den ersteren Zaunlatten verdeckt wurden. Die ersteren Zaunlatten deckten sich mit 2 der letzteren Zaunlatten, weil sie nun näher waren und daher breiter zu sein schienen. Ab der 35. Zaunlatte aber, die er zählte, deckte sich einer der ersteren Zaunlatten mit 3 der letzteren Zaunlatten, weshalb Nu sich ein wenig zurücklehnte, um die letzteren Zaunlatten nicht mit den ersteren Zaunlatten zu verwechseln. Nu ging in den Hof. Im Hof war eine Pinkelrinne, in die er hineinpinkelte. Im Winter ließen sich gelbe Röhren in den Schnee pinkeln. pinkelte er Muster in den Schnee, sagte sein Vater. Schwein. Dann musste er Schnee über die gepinkelten Muster schaufeln. Über der Pinkelrinne flogen kleine schwarze Fliegen mit silbernen Flügeln. Seine Mutter und seine Schwester pinkelten nicht in die Pinkelrinne, die pinkelten auf der Toilette. Auf der Toilettentür stand eingeritzt Toilette. Das hatte niemand außer ihm bemerkt, dass es falsch geschrieben war. Denn als er es sagte, wollte es niemand glauben. Und es änderte auch niemand das falsch geschriebene Wort Toilette. Er ging in sein Zimmer zurück und setzte sich wie zuvor in den Campingsessel. Nu verstand nicht, was Sprechen war. Sprechen sollte doch sein, dass man etwas sagte. Man öffnet den Mund und sagt, komm her. Und das war gesprochen. Es gab Menschen, die beinahe unaufhörlich sprachen. Die Lehrer zum Beispiel sprachen fast die ganze Stunde lang. Und manchmal fragten sie etwas und das war meist unangenehm. Es gab andere Menschen, die fast nie sprachen. Das waren ruhige Vertreter. Und alte Menschen sprachen oft vor sich hin. Wie die alte Frau Grave, die ihren kleinen Handwagen hinter sich herzog, ob sie nun einkaufen oder spazieren ging, und die so laut vor sich hin sprach, dass man es von der Straße bis hinauf in den Garten hörte. Was Nu meinte, war etwas anderes. Er meinte das Sprechen, das in ihm sprach. Etwas sprach in ihm, ohne dass er sprach. Bemerkte er das Sprechen, hörte es auf zu sprechen. Er hörte den Nachhall des Sprechens, er wusste, was gesprochen worden war, aber dem eigentlichen Sprechen konnte er nicht zuhören. Wenn es sprach, war es, als würde er sprechen, obwohl er nicht sprach. Und obwohl es häufig andere Stimmen als seine waren, die sprachen. Vergaß er darauf zu achten, was in ihm gesprochen wurde, sprach es wieder. Nu wusste, wann er das bemerkt hatte. Er war mit dem Fahrrad die Bahnhofstraße hinaufgefahren, am Eiscafé vorbei. An dem Eiscafé stand Eis, Kaffee, Eis. Es waren blaue Buchstaben. Nu blickte im Vorbeifahren auf die Buchstaben und erstaunte darüber, wie geschickt es war, dass die Worte Eis an den Seiten des Daches, das den Eingang des Cafés schützte, standen, während das Wort Kaffee an der Vorderseite des Daches stand, so dass jeweils gleich, ob man von oben oder von unten an dem Café vorbeifuhr, Eis, Kaffee, Eis zu lesen war. Es war wirklich egal, aus welcher Richtung man kam. Nur wenn man von schräg links oder von schräg rechts kam, würde man etwas anderes lesen, nämlich im ersteren Fall Eiskaffee und im letzteren Fall Kaffee-Eis. Fuhr man aber an dem Kaffee vorbei, würde man jeweils das Gleiche lesen. Nu blickte nur flüchtig auf die Worte. Die Räder des Fahrrads surrten über den Asphalt. Er brauchte den Schwung, um den Berg hinaufzukommen. Plötzlich hörte er, wie es in ihm sprach. Eis, Kaffee, Eis. Nu bremste und stieg vom Fahrrad. Er hatte deutlich gehört, dass es in ihm gesprochen hatte. Es hatte gesprochen, aber er hatte nichts gesagt. Er schob das Fahrrad langsam den Berg hinauf und versuchte zu hören, ob sich die Worte noch einmal wiederholten. Es war nichts zu hören, nichts, was aus seinem Kopf kam. Entfernt war ein Auto zu hören, aber das Auto fuhr nicht in seinem Kopf. Nu blickte auf die Reifen des Vorderrads, von dem Kiesel sprang. Er schob das Vorderrad zwischen den Rillen der Pflastersteine entlang, der Asphalt war zu Ende. Eis, Kaffee, Eis, sprach es in ihm wieder. Was war das? Er hatte Lust, sich an den Kopf zu schlagen, um das Sprechen zu beenden. Er sprach nicht, aber etwas sprach doch. Nu wollte nicht, dass es sprach. Er wollte, dass es still war. So vieles sprach jetzt, so vieles durcheinander. Nu wusste auf einmal, dass es schon lange in ihm sprach, vielleicht schon immer. Ständig sprach es in ihm. Er hatte es nur bisher nicht bemerkt. Er überlegte, ob das bei allen Menschen so war, ob es allen Menschen weh tat. Denn das Sprechen tat weh. Es war etwas, wogegen er sich nicht wehren konnte. Er hörte das Klappern des Schutzblechs am Fahrrad und er hörte einen Hund bellen. Das war nicht so laut wie das, was in ihm sprach. Er hörte es kaum. Es war, als würde er es hören, wenn es schon nicht mehr zu hören war. Er hörte dann, dass er etwas gehört hatte, das er nicht gehört hatte. Nur ritt rücklings auf Glasscherben, nachdem der Kardinal die Schwester höchst selbst gezwungen hatte, mit ihm auszureiten, zum Beweis dessen, dass ihr Hintern nicht aus Glas sei. Sie hatte geschrien, wie Weiber schreien, wenn sie was tun sollen, was sie nicht tun möchten, solche hysterischen Weiber zumal, die sich was einbilden. Sie hatte sich gewehrt, bis der Kardinal die Zügel ihres Pferdes griff und Nu war sitzen geblieben. Er ließ das Kribbeln im Hintern heftiger werden, wollen doch sehen, wie lange es sich mit einem Hintern aus Glas reiten lässt. Die Zweige peitschten ihm das Gesicht, der Staub legte sich in die Falten seiner Kleider, die Felder lagen flach und endlos vor ihm. O du wunderbares Frankreich mit deinen arbeitsamen Bauern, die brav vor der Peitsche des Kardinals ausweichen, wie würdest du gütig zu ihnen sein, wärst du nicht die gequälte Schwester, sondern Kardinal? Ein Blick genügte dem Kardinal, der Schwester Mitleid zu erkennen. Er lachte. »Willst du zu denen dich hinabbegeben? Willst auch du vor mir im Staub kriechen? Schwester, Schwester, danke dem Allmächtigen für die Talente deines Bruders, die auch dich kleiden und dir Luxus und Zofe sichern.« Und weiter ritten sie. Der Kardinal hielt das Pferd der Schwester straff in den Zügeln. Trapp, trapp schlugen die Hufe der Pferde auf das Pflaster des Schlosshofes. Trapp, trapp. Als Nu im Urlaub mit seinen Eltern in einem Zimmer schlief, stand er nachts im Bett auf und schlug mit den Fäusten gegen die Wand. Und einmal schlug er auch mit dem Kopf gegen die Wand, mit der Stirn nämlich. Er selbst wusste nichts davon, aber seine Eltern sagten es ihm. Sein Vater sagte, »Du schläfst aber gefährlich.« Das sollte ein Spaß sein. Nu war eingeschnappt, weil das war kein Spaß. Sein Vater machte sich lustig über ihn. Das war eine gute Gelegenheit, eingeschnappt zu sein. Wenn er nämlich im Recht war, würde sein Vater wollen, dass er nicht mehr eingeschnappt war. Außerdem wollte sein Vater sich nicht die Urlaubslaune verderben lassen. Sein Vater fing auch zuerst mit Reden an. Dass er nervös war, sagte sein Vater, sonst würde er nachts schlafen und nicht herumspuken. Da kann niemand mit dir in einem Zimmer schlafen, wenn du so nervös bist. Seine Eltern schliefen aber mit ihm in einem Zimmer, weil das nicht anders möglich war im Urlaub. Zu Hause schlief Nu allein in seinem Zimmer. Nu war stolz darauf, nervös zu sein. Nervös war nicht jeder. Nervös zu sein war in einer Art krank. Es war etwas Besonderes. Wenn er das nächste Mal etwas falsch machte, konnte er denken, ich bin eben nervös. Was kann ich dafür, dass ich nervös bin? Das war eine schöne Entschuldigung. Als Nervöser würde er vielleicht an den Südpol mitgenommen werden. Da wollte er schon lange hin. Er stellte sich vor, dass er das erste Kind am Südpol sein würde. Er würde sicher bald zu einer Expedition eingeladen werden. Skifahren konnte er und Kälte aushalten konnte er auch. Er durfte nämlich erst, wenn es kälter als -10 Grad war, Handschuhe anziehen. Sein Vater hatte das so festgelegt. Er ließ die Handschuhe immer nass werden, weil er Schneebälle mit ihnen warf, anstatt die Handschuhe auszuziehen und dann Schneebälle zu werfen. Und damit er das lernte, dass Handschuhe nicht nass zu werden hatten, durfte er die Handschuhe erst anziehen, wenn es kälter als -10 Grad war. Die Hände in die Hosentaschen stecken durfte er auch nicht, weil das beulte die Hosentaschen aus. So rieb er die Hände oder er steckte sie in die Ärmel des Anoraks, damit sie warm blieben. Es würde sicher ein neues Experiment sein, zu erforschen, ob ein Kind am Südpol leben konnte. Ob es von der Schneekrankheit befallen wurde und 1000 Sonnen sah, wie der Mann, der von den Indianern floh, die ihn entführt hatten. Nu stellte sich den Empfang vor, der ihm zuteil werden würde, nach seiner Rückkehr vom Südpol. In allen Zeitungen würde es stehen und auf der ersten Seite, dass ein Kind auch am Südpol leben konnte. Nur ein Bart würde er sich nicht wachsen lassen können, wie die Männer der Expedition. Im Süden, wo Nu mit seinen Eltern im Urlaub gewesen war, hatten Zigeuner eine Frau entführt. Das erzählte sein Vater. Die Zigeuner hatten die Frau vergewaltigt und an einem Lichtmast aufgehängt, an einer Landstraße, nicht weit von ihrem Urlaubsort entfernt und gerade bevor sie angekommen waren. »Da kommst du nichts ahnend vom Strand und dann das«, sagte sein Vater. »Ich wüsste, was ich mit denen täte. Ich würde eine Bombe bauen und denen ins Lager schmeißen. Die würden keine Frau mehr vergewaltigen.« Sie lagen am Strand, als sein Vater das erzählte. Der Strand war schmutzig. Die Reste der Maiskolben lagen herum und leere Flaschen. Der Strand war mit Steinen geschützt und das Wasser schimmerte grün. Solch ein Wasser hatten sie zu Hause nicht, im Waldbad. Die Maisverkäufer liefen am Strand entlang und riefen, »Kukuriza, Kukuriza. Sie hatten die Maiskolben in heiße Tücher eingewickelt. In heiße, weiße Tücher. Sie streuten Salz auf die Maiskolben, wenn sie die Maiskolben verkauften. Nu überlegte, wie das sein würde, sein Vater, der sich ins Lager schlich wie ein Indianer und es in die Luft sprengte. Sein Vater konnte eine Bombe bauen, als Chemielehrer. Natürlich könnte ich das. Was ich dazu brauche, weiß ich. Im Keller, wo der Giftschrank hing, trank Nu heimlich Mostflaschen aus. Die Mostflaschen standen im Regal, neben dem Eingeweckten und den Weinflaschen und den Schnapsflaschen. Eine ganze Batterie Mostflaschen war das, weil sie jeden Herbst so viele Holunderbeeren sammelten. Die wurden gekocht und zu Most verarbeitet und zu Holunderbeersuppe. Holunderbeer sollte gut gegen Fieber sein, sagte seine Mutter. Vielleicht sagte sie das nur, damit Nu nicht heimlich davon trank, weil was gegen Fieber war, schmeckte eigentlich bitter. Aber er wusste ja, dass der Holunderbeersaft nicht bitter schmeckte. Eigentlich wollte Nu nur eine Flasche Holunderbeersaft trinken, das würde niemand merken, dachte er. Er teilte sich die Flasche auch schön ein. Aber einmal wurde sie doch alle. Dann hielt er es einige Tage ohne Most aus, aber dann öffnete er doch wieder eine Flasche. Es ärgerte ihn, dass er sich nicht beherrschen konnte, aber das half nicht. Er trank den Most abends beim Schuheputzen. Die leeren Flaschen stellte er hinter den Schrank. Das war sowieso dumm, weil sie sein Vater da leicht finden würde, und er fand sie auch. Nach dem Schuheputzen sollte er pinkeln gehen, aber es war ihm zu kalt auf der Toilette. Deshalb pinkelte er in seinem Zimmer ins Waschbecken, da war es nicht so kalt. Er spülte mit Wasser nach, aber das war ein Fehler, er hätte das Wasser laufen lassen und dabei pinkeln müssen. So fiel seinem Vater auf, dass er nicht pinkeln ging, dass aber in seinem Zimmer Wasser lief, ohne dass der Wasserhahn Geräusche machte. Sein Vater schlich die Treppe hoch und gerade als Nu fertig war mit Pinkeln, öffnete er die Tür. »Schwein«, sagte sein Vater. Nu hatte sich die Hose gerade noch hochziehen können und jetzt guckte er bloß. Sein Vater beugte sich über das Waschbecken, er rümpfte die Nase. »Du bist wohl nicht zum Spülen gekommen.« Nu stritt gar nicht erst. »Ab morgen weißt du wieder, wo die Toilette ist, verstanden?« »Ja.« Sein Vater schlug die Tür wieder zu. Schuldig fühlte Nu sich nicht, dass er in das Waschbecken gepinkelt hatte. Er hatte im Bad auch den Spiegel geküsst, und das hatte sein Vater gesehen, als der Spiegel beschlug. Da traten die Abdrücke seiner Lippen auf dem beschlagenen Spiegel hervor. »Das kannst nur du gewesen sein«, sagte sein Vater, und da hatte er recht. Das war ja auch gewesen. Also wisch das weg. Nu wischte das weg. Er hatte an ein Mädchen aus seiner Klasse gedacht, als er den Spiegel geküsst hatte, und er hatte die Augen geschlossen, um das Mädchen zu sehen. Sein Vater konnte die Tür öffnen, ohne dass er vorher zu hören war. Nicht einmal die Stufen knarrten bei ihm. Nu wusste genau, wo die Stufen knarrten, aber sein Vater wusste das sicher auch. Wie hätte er sich sonst so lautlos anschleichen können? Hörte Nu dennoch einen Laut auf der Treppe, schreckte er auf. Er setzte sich unschuldig aussehend hin, das konnte er. Öffnete sein Vater die Tür, blickte er ihn erstaunt an. »Ach, du bist es!« Dass sein Vater die Treppe hochkam, ohne dass die Stufen knarrten, war ja noch möglich. Die zweite und dritte und die vorletzte Stufe knarrten, die konnte man schon übertreten, aber vor Nus Zimmer knarrte jedes Brett. Spätestens da hätte er seinen Vater hören müssen. Das wäre zwar zu spät gewesen, aber wenigstens noch eine Warnung im letzten Augenblick. Wie sein Vater das machte, dass er vor der Tür stand und lauschte, ohne dass er ihn hatte kommen hören, konnte Nu sich nicht erklären. Nus Bruder hatte einmal überlegt, ob es möglich war, auf der Treppe eine Lichtschranke anzubringen und mit einer Alarmanlage zu verbinden. Dann hätte sich ihr Vater nicht mehr anschleichen können und sie hätten immer gleich gewusst, wann er kam. Nu konnte sich denken, was sein Vater zu dieser Idee gesagt hätte. Im Flur, da knarrten die Bretter alle, obwohl auf diesen Brettern Linoleum lag. Sein Vater stellte sich oft hinter die Küchentür und beobachtete ihn. In der Küchentür war eine Scheibe, da hing eine Gardine davor. Deshalb konnte Nu nicht sehen, ob sein Vater ihn beobachtete. Zudem warf die Gardine Falten, mit denen das Gesicht seines Vaters verschwamm. Nu blickte häufig auf die Gardine und ebenso häufig glaubte er, das Gesicht seines Vaters zu sehen. Sein Vater klopfte gegen die Scheibe und da wusste Nu, dass sein Vater in die Küche guckte und meist wusste er auch, was er gerade falsch gemacht hatte. Er stellte das ab, was er gerade falsch gemacht hatte. So hieß das, stell das ab. Das tat er von ganz allein, da brauchte sein Vater nichts zu sagen. Manchmal klopfte sein Vater nicht gegen die Scheibe, sondern riss die Küchentür auf, stand plötzlich in der Küche und dann setzte es was. Dann war es zu spät, was abzustellen. Danach war Ruhe. Sein Vater schrieb auf ein Pappkärtchen Ruhe. Das legte er nur auf den Tisch, zur Erinnerung, weil sonst vergaß Nu, dass er ruhig zu sein hatte. Er legte es vor Nus Brettchen, auf dem er sein Brot schmierte, damit Nu es lesen konnte, während er Abendbrot aß. Auf ein zweites Kärtchen schrieb sein Vater Ruhe, ich schlafe. Er schlief meistens nachmittags und da hatte Nu leise zu sein. Sein Vater beschrieb noch mehr Kärtchen, Holz holen, abwaschen, Tisch decken, Katze, Schuhe putzen. Nu lernte nach und nach, was er zu tun hatte, wenn eines der Kärtchen bereit lag. Das hatte den Vorteil, dass sein Vater nicht mit ihm zu sprechen brauchte und ihm trotzdem was sagen konnte. Er brauchte nur die Kärtchen auf dem Küchenschrank vorzuziehen und auf sie zu zeigen. Er brauchte nicht einmal zu sagen, lesen kannst du ja. Graue Pappkärtchen waren das. Aus Kakaobüchsen.